SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: RFID, die Karriere der Schnüffelchips. Mit Michael Stein. Willkommen. Irgendwie haben wir es ja schon immer geahnt, wir werden beobachtet. Auf der Straße, im Kaufhaus oder auch im Internet. Unsichtbare Datensammler versuchen, Informationen über uns zu bekommen. Meist geschieht das anonym, zur Überwachung oder für die Statistik. Eine Technik könnte aber jetzt dafür sorgen, dass wir uns wirklich ernsthaft Gedanken über unsere Anonymität, etwa beim Einkaufen, machen müssen. RFID oder RFID heißt sie und sie kann sich in fast allem verstecken, was wir kaufen, was wir mit uns herumtragen. Was genau RFID ist, wofür es genutzt wird und werden kann, das werden wir uns in den nächsten knapp 30 Minuten näher anschauen. Das Thema. Sobald wir ein großes Kaufhaus betreten, sind unsichtbare Augen auf uns gerichtet. Versteckte Kameras und halbdurchlässige Spiegel sorgen dafür, dass Detektive die Verkaufsräume überwachen können. Schon so mancher Ladendieb konnte so gefasst werden. Und auch wenn wir im Internet etwas kaufen, und diese Erfahrung macht man schnell, dann hinterlassen wir Spuren dabei. Genau speichern und analysieren Computer unsere Vorlieben und Gewohnheiten. Und dass wir künftig auch Spuren in einem echten Laden hinterlassen, dafür soll eine schon gar nicht mehr so neue Technik sorgen. Schon im Zweiten Weltkrieg wurde sie eingesetzt, um eigene Flugzeuge sicher als solche zu identifizieren. Herzstück der Technik sind kleine Etiketten, die sich auf beinahe alles kleben oder sogar in Gegenstände einarbeiten lassen. Mein Kollege Helmut Frey hat sich in einem hochmodernen Supermarkt in Rheinberg bei Duisburg angeschaut, was da wohl künftig auf uns zukommt. Scharenweise pilgern Fachleute nach Rheinberg und der Metro-Konzern betrachtet seinen Vorzeigeladen als ein lebendiges Labor. Im Mittelpunkt dort eine Technologie mit dem Namen RFID, Radio Frequency Identification, übersetzt Identifikation mit Hilfe von Funkwellen. Christian Osmalz, der Projektleiter vor Ort, führt Gäste gerne zu einem Kühlregal, wo auch einige Sorten Philadelphia-Käse einsortiert sind. Wer genau hinzieht auf jede Packung, entdeckt neben dem Feld mit dem bekannten, fast möchte man sagen, altbewährten Strichcode, dem sogenannten EAN oder Barcode, eine zweite, etwas kleinere Fläche. Sie scheint auf den ersten Blick auch nichts anderes zu sein als ein weiterer Strichcode. Dahinter verbirgt sich jedoch einer jener sogenannten RFID-Tags, die man auch Smart Chips nennt. Diese RFID-Tags, die haben genau den gleichen Strichcode, dass die Kassen das auch lesen können. Sie sind nur hier mit Antennen und mit einem Mikrochip ausgestattet. Das heißt, dieser Tag hier, so wie er da ist, auf diesem Produkt ist, ist total passiv. Er macht erstmal gar nichts. Beziehungsweise macht ein Smart Chip auf einer Packung Käse oder einem anderen Artikel des Einzelhandels nur dann, wenn er von einem Gerät einen Energieimpuls bekommen hat. Dieser Impuls regt einen stecknadelgroßen und extrem flachen Mikroprozessor auf dem Chip dazu an, die Informationen, die auf ihm gespeichert sind, zu senden. Hat ein Kunde eine Packung Philadelphia-Käse gekauft, wird, um nur einen Anwendungsfall zu nennen, ans Lager automatisch gemeldet, dass schon wieder ein Philadelphia-Käse weniger im Regal ist und dass der Lieferant demnächst eine neue Palette mit Philadelphia-Käse herbeischaffen muss. Der Einzelhändler, ob groß oder klein, braucht nicht mehr von Hand Inventur zu machen, um zu wissen, wie viel von welcher Sorte Philadelphia-Käse mit welchem Haltbarkeitsdatum er noch auf Lager hat oder wann der richtige Zeitpunkt ist, neue Ware nachzubestellen. Er ist ständig auf dem Laufenden und kann den vorgehaltenen Bestand zurückfahren, sehr schnell dem aktuellen Bedarf anpassen. Das hilft Geld und Platz sparen. Ist der Laden mit dem Lieferanten vernetzt, können der Lieferant und seine Spedition mit Hilfe der Daten, die der Rechner verarbeitet, die Beladung und Tour eines LKW optimal disponieren, sodass möglichst wenig Zeit auf der Strecke bleibt und der LKW genau zum richtigen Zeitpunkt an der Rampe des Supermarktes vorfährt. Just in time im Einzelhandel. Denn Zeit ist bekanntlich Geld. Gegen Ende des Jahres will Metro RFID großflächig in vielen Supermärkten einsetzen. Dann sollen viele Kilometer Ladenregal aufgerüstet sein, um mit Hilfe von RFID den Nachschub steuern zu können. Heute sind bei Extra in Rheinberg von 38.000 Artikeln nur ein paar wenige mit RFID-Chips ausgerüstet. Darunter unser Philadelphia-Käse. Aber das Prinzip ist klar. Sobald eine Lieferung, die mit RFID-Tags präpariert ist, eine Schleuse zwischen dem Lager des Extramarktes in Rheinberg und dem eigentlichen Laden passiert, meldet das Funksignal zum Beispiel zurück: Ich, Philadelphia Käse, bin da, erklärt Ulrich Völmecke. Er arbeitet für die Firma Winkor Nixdorf beim Future Store-Projekt von Metro mit. In diesem kleinen Chip sind an Informationen heute nicht viel mehr Dinge, als Sie aus den Strichcodes das kennen. Da ist die Produktnummer drin, da kann ein Preis drin sein, da kann ein Mindesthaltbarkeitsdatum drin sein. Und man kann sich in Zukunft vorstellen, so wird die Entwicklung gehen, dass man auf so einem elektronischen Prozessor eine gesamte Bedienungsanleitung, eine Garantiekarte, eine Pflegeanleitung bei Textilien, alles abspeichern kann, eine Materialzusammensetzung, sodass man keine separaten Papierbelege mehr handeln muss. Alles ist in dem Produkt, welches mit so einem Chip versehen ist, gleich mit drin. Setzt doch aber auch voraus, dass die Kette von der Produktion bis zur Ablieferung des Abfalls dann funktioniert. Ja. Die Logistik muss in der Kette durchorganisiert sein. Das ist das, was eigentlich nur das Komplizierte daran ist, nicht die Technik. Es muss durchgängig sein, sonst funktioniert es nicht. Und deshalb arbeiten auch so viele unterschiedliche Stellen dort zusammen. Der Metro-Konzern testet die Möglichkeiten von RFID nicht nur für den Einsatz Backstage, also hinter der Bühne des Verkaufs in Disposition und Lagerhaltung, sondern auch für den Einsatz vorne an der sogenannten Verkaufsfront. Auffallend, eine Nische in der Nähe des Eingangs zum Rheinberger Extramarkt. An einer Theke warten adrette PR-Leute von Metro sehnsüchtig auf Kunden, um ihnen jeweils ein handtaschengroßes Gerät zu überreichen. Sieht aus wie ein PC mit abgerundeten Ecken. Die meisten Kunden lassen die Geräte links liegen. Endlich erbarmt sich ein junger Mann und verlangt einen Einkaufsberater. So heißt das Ding tatsächlich, dass er auf dem Handgriff des Einkaufswagens festliegt. Er schiebt eine Karte in den dafür vorgesehenen Schlitz und wird mit einer Meldung auf dem Bildschirm begrüßt. Davor hat der Computer allerdings die Daten des Kunden durchgecheckt. Über Wireless LAN, also drahtlos, ist das Gerät mit der Metro-Datenverarbeitung vernetzt. Ein Blick über seine Schultern auf den Bildschirm. Er heißt also Carsten Scholz. Abiturient sei er aus Rheinberg, erzählt Carsten. Seine Mutter hat ihm, wie altmodisch, einen Einkaufszettel mitgegeben. Zunächst steuert Carsten die Theke mit Brot und Backwaren an. Carsten schaut auf den Bildschirm des elektronischen Einkaufsberaters, ob der vielleicht ein Sonderangebot feilhält, sobald er um die Ecke biegt. Nächste Station wird sein, hier vorne Gemüseabteilung, ich brauche Kartoffeln. Empfiehlt er Ihnen, welche Kartoffeln Sie kaufen sollen, welche preiswert sind oder vielleicht von einer besonderen Qualität? Nicht, dass ich wüsste. Der Nachbar macht mir normalerweise, wenn ich hier in der Gemüseabteilung bin, zeigt er mir das sonst eigentlich an und dann sagt er mir, was hier besonders günstig ist. Heute hat er nichts offenbar. So wie es aussieht, nicht. Also der führt Sie praktisch durch diesen Laden durch und reagieren Sie drauf? Ich halte mich in erster Linie erstmal an diesen Zettel hier und wenn ich irgendwas sehe, was vielleicht nicht schlecht ist, dann nehme ich das schon mit. Carsten, der Abiturient, hält sich also lieber an den Einkaufszettel seiner Mutter. Die Maschine namens Einkaufsberater sieht er ganz nüchtern, während unser Taxifahrer, der fast jeden Tag Besucher zum Rheinberger Future Store kutschiert, aus dem Staunen nicht herauskommt. Der Einkaufsberater selber, der erinnert einen zum Beispiel auch, was ich in der letzten Zeit häufig gekauft habe, ob ich es wieder benötige. Man hat eine Karte, eine Einkaufskarte, wo auch gewisse Bonuspunkte angesammelt werden. Und daran erkennt der Einkaufsberater auch, wer ich bin. Denn unter anderem weiß der sogenannte Einkaufsberater, dass unser Taxifahrer regelmäßig Zucker kauft, also süße Speisen und Getränke liebt. Und der Computer kann theoretisch auch Bescheid wissen, wenn jemand offenbar gerade in einer finanziellen Klemme steckt. Nehmen wir mal an, ein Stammkunde, der normalerweise teuren Champagner kauft, greift nur noch zu einem billigen Fusel. Und statt der edlen Markenschokolade holt er sich No-Name-Produkte zum Dauertiefpreis. Also, klickerdeklick, der Einkaufsberater kombiniert eine Vielzahl von Daten und findet so heraus, auf welcher Einkaufsroute er den offenbar etwas klammen Kunden am besten durch den Supermarkt lotst, seiner Zahlungsfähigkeit entsprechend. Solche Perspektiven riefen Bielefelder Datenschutzaktivisten auf den Plan. Sie erreichten immerhin, dass Metro Kundenkarten mit RFID-Chips zurückziehen musste. Metro kam in Erklärungsnot und hat im Future Store einen Kasten installiert, mit dem Kunden die Chips deaktivieren und damit die Speicherung personenbezogener Daten verhindern können. Bei den neuen Smart Chips gehe es nicht darum, Kunden auszuspähen, sondern es gehe nur um Produktdaten, sagt Metro-Mann Albrecht von Druckses. Der Konzern setzt nicht zuletzt auf Rationalisierungseffekte. Im Rheinberger Future Store können die Kunden die gekauften Artikel auf eine sogenannte Selbstscannerkasse legen. Der Preis wird dann ganz ohne weiteres Zutun des Käufers oder eines Mitarbeiters des Supermarktes eingescannt. Am Horizont der schönen neuen Warenwelt leuchtet bereits die kassenlose Zukunft. Man schiebt den Einkaufswagen einfach an einer Schranke vorbei und flugs steht die Rechnung fest. Das ist dann möglich, wenn in so einem Markt wirklich jeder Lippenstift, jeder Joghurtbecher, jede CD mit einem Smartchip ausgestattet ist. Unseres Erachtens wird das noch 10, wenn nicht 15 Jahre dauern, bis wir wirklich an dem Punkt angelangt sind. Aber wenn das so ist, dann zählen im Grunde genommen Selbstscanning-Kassen schon in der Vergangenheit an. Dann können Sie wirklich mit Ihrem ganzen Wagen voll mit Produkten einfach durch eine Schranke gehen und das wird alles automatisiert abgebucht. Auf dem Weg dahin müssen noch viele technische Fragen geklärt werden, auch Kostenfragen. Es macht natürlich keinen Sinn, einen Joghurtbecher mit einem Smartchip zu bekleben, der teurer ist als der Joghurtbecher. Das ist eine teure Technologie. Sie ist noch eine teure Technologie, aber wie es bei allen diesen Chip-Technologien ist, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist sehr schnell und die Preise sinken rapide, das beobachten wir jetzt schon. Unseres Erachtens wird das dann für jedes Produkt attraktiv werden, wenn es quasi Teil der Verpackung ist, also wenn der Preis pro Chip sich im niedrigen 1-Cent-Bereich bewegt. Das wird natürlich erheblich dadurch beschleunigt, dass es die ersten Unternehmen gibt, die das wirklich millionenfach bestellen, diese Chips. Momentan kostet ein RFID-Tag, wie er testweise auf wenigen Artikeln im Extra-Supermarkt von Rheinberg angebracht ist, laut Metro zwischen 30 und 70 Cent. Ein RFID-Chip, der auch für hochkomplizierte logistische Verknüpfungen taugt, von der Herstellung über den Verkauf bis zur Entsorgung eines Produkts, kommt auf 1,30 Euro. Also RFID liefert sehr, sehr viele Vorteile, ganz zu schweigen davon, dass wir im Gegensatz zum Barcode eben RFID auch durch Widerstände hindurch, also durch Materialien hindurch registrieren können. Wir können eben, auch wenn wir auf einer Palette verschiedene Kartonagen haben, Kartons, die sich in der Mitte befinden, trotzdem registrieren, weil es eben auch durch Materialien durchgeht, RFID. RFID funktioniert noch nicht hundertprozentig mit jedem Material. Aber da wird es in den nächsten Jahren sicher große Fortschritte geben. Die Mitarbeiterin der Firma Stups, bitte zum Grill. Carsten Scholz hat seine Runde durch den Extramarkt in Rheinberg beendet. Im Einkaufswagen nur das, was ihm seine Mutter auf einem Zettel notiert hat. Schon bei den Drogerieartikeln kapitulierte sein elektronischer Einkaufsberater. Die simple Aufgabe, eine Zwischensumme zu bilden, konnte das Gerät nicht lösen. Sofort waren fleißige Metro-Geister zur Stelle, um die unartige Maschine auszutauschen. Carsten steuert auf eine der nach wie vor besetzten Kassen zu. Die Kassierin versucht, mit einem Scanner, also auf elektronischem Weg, die Summe von Carstens Einkaufsberater in die Kasse zu übertragen. Carsten hätte sofort das Weite suchen sollen, denn die Kasse fordert von ihm nur etwas mehr als 8 Euro. Wodurch sofort zu sehen ist, dass Carsten für über 30 Euro eingekauft hat. Der Kunde sagt mir, er hatte zuvor mehr drauf. Und dann ist wohl ein Gerätefehler, in dem der nicht mehr weiter gespeichert wurde. Das heißt, die müssen mir dann den ganzen Artikel einmal aufs Band legen. Triumph der Technik. Sie tragen das mit großer Fassung. Ja. Ich bin selber sehr computerbegeistert. Ich kenne die Probleme, die es da gibt. Passiert schon mal. Mit Überraschungen müssen Kunden, die sich im Rheinberger Extramarkt der RFID-Technologie anvertrauen, also rechnen. Also, es besteht vermutlich doch noch keine allzu akute Gefahr, dass nun plötzlich alle Produkte, die wir tagtäglich kaufen, mit den Schnüffelchips ausgestattet werden. Die Kosten pro Chip sprechen dagegen. Noch, muss man wohl sagen, denn natürlich arbeitet die Industrie daran, die Herstellungskosten für die RFID-Tags zu drücken. Und je mehr davon zum Einsatz kommen, desto billiger wird wohl auch jeder einzelne Chip. Im Grunde besteht jeder dieser Chips aus drei Elementen. Da gibt es Speicher für etwa 4 DIN A4-Seiten, der sich beschreiben und auslesen lässt. Da gibt es eine Art Antenne, die den Kontakt zum Lesegerät herstellt, und da gibt es Sendeelektronik, die die eigentliche Übermittlung der Daten zum Lesegerät übernimmt. Kaum zu glauben, wie klein sich das alles heute machen lässt. So haben zum Beispiel sogar Forscher der Uni Würzburg Bienen diese kleinen Chips hinter dem Kopf angebracht, um ihr Verhalten zu erforschen. Und weil man ja nicht die ganze Umgebung eines Bienenstocks mit Lesegeräten ausstatten kann, haben die Wissenschaftler eine Art Mini-Bienenwelt gebaut, in denen die Tiere mithilfe der Technik überwacht werden können. Wo befindet sich wann welche Biene? Auf diese Frage können die Wissenschaftler so ganz genaue Antworten finden. Und wo befindet sich wann welcher Pulli, welches Sakko, welche Hose? Fragen dieser Art interessieren die Mitarbeiter im Lager der Modefirma Gerry Weber in Osnabrück. Helmut Frey hat sich dort umgeschaut. Eine Lagerhalle etwas außerhalb von Osnabrück, fast so groß wie ein Fußballfeld. Drinnen über mehrere Etagen ein Gestänge, über das ferngesteuert fabrikneue Damenbekleidung an Bügeln hin und her geschoben wird. Hosen, Röcke, Shirts, Blusen, Jacken. Das Sortiment von Gerry Weber, einem ziemlich großen Unternehmen der deutschen Bekleidungsindustrie. An einer Stelle im Erdgeschoss eine Art Türrahmen, ähnlich den Schleusen auf Flughäfen, wo es piepst, wenn ein Fluggast sie passiert, ohne sein Taschenmesser beiseite gelegt zu haben. Der Boden sieht aus wie eine überdimensionierte Kochplatte. Nebendran ein uralt PC. Michael Wessing, Projektleiter bei Gerry Weber, wuchtet einen Karton unter den Rahmen, tippt dann ganz kurz auf der Tastatur des PC und schwuppdiwupp, auf dem Bildschirm erscheint eine ellenlange Zahlenkolonne. Sie gibt Auskunft über den Inhalt der Kiste, ohne dass sie geöffnet werden muss. In Sekunden erledigt die Apparatur die Arbeit, für die zwei Frauen an einem benachbarten Packtisch fast eine halbe Stunde brauchen. In der Kiste Sommerpullis, jeder einzeln verpackt in einer Plastikfolie. An jedem Pulli hängt eine scheckkartengroße Plakette. In sie ist ein etwa daumengroßer Chip, ein RFID-Tag, eingearbeitet. Der korrespondiert mit der Technik im Rahmen, erklärt Michael Wessing. Hier ist eine Antenne im oberen Bereich, eine im unteren Bereich, und dann werden alle Teile erfasst und gelesen. Und wie Sie sehen, ist das innerhalb von Sekundenbruchteilen passiert. Und wie geht es jetzt weiter? Also die Ware ist hier jetzt aufgenommen. Was wäre denn der nächste Schritt? Der nächste Schritt geht in die Qualitätskontrolle. Wir machen stichprobenartig Qualitätskontrollen. Da wird der Annahmekarton geöffnet. Da werden halt eben die Qualität der Teile wird kontrolliert, wird geprüft, wird auch auf den entsprechenden Datenträgern vermerkt. Und Sie können dieses Ganze nehmen, um die Historie Ihrer entsprechenden Teile durch Ihre Versandeinheit zu dokumentieren. Da steht eine Kommissionsnummer drauf. Anhand der Kommissionsnummer kann ich sämtliche Vorgänge nachvollziehen und auch gerade eben in einer entsprechenden Retour und Gründe festhalten etc. pp. Und dann könnte ich auch über die Ablage, die ich in meiner Datenbank gemacht habe, die Historie dieser einzelnen Teile präzise nachverfolgen. Und diese Tags kann ich beschreiben, je nach Bedarf? Diese Tags sind schreib- und lesbar, die wir verwenden. Und Sie können dann eine relativ große Datenmenge, bis zu 4 DIN A4 Seiten Datenmenge, können Sie darauf aufbringen und können Sie die beliebig wieder entnehmen und halt eben dadurch, dass sie schreib- und lesbar sind, auch immer wieder verwenden. Es ist also durchaus möglich, dass sich eine fehlerhafte Verarbeitung, zum Beispiel ein schlecht befestigter Knopf, bis zu dem Arbeitsschritt zurückverfolgen lässt, bei dem der Fehler entstand. Und die Firma könnte dafür sogar eine ganz konkrete Person verantwortlich machen und zur Kasse bitten. Diese Technik bedeutet also nicht nur einen weiteren Schritt in Richtung gläserner Kunde, sondern auch in Richtung gläserner Mitarbeiter. Es ist nämlich mit Hilfe von RFID ohne weiteres möglich, Personendaten bis hin zu Arbeits- und Gesundheitsdaten und Produktdaten je nach Bedarf miteinander zu verbinden und sie auf den RFID-Chips zu speichern. Damit ist dann beispielsweise auch ganz genau zu rekonstruieren, was wo auf dem langen Weg von der Fabrik über Zwischenlager und Spedition bis in den Verkauf mit der Ware passiert. Denn die Daten der Ladung lassen sich auf allen Etappen Lagerarbeitern oder LKW-Fahrern zuordnen, die mit ihr zu tun hatten. Die lückenlose Kontrolle der Produktions- und Transportkette ist heute im Zeitalter der internationalen Arbeitsteilung wichtiger denn je. Gerry Weber stellt einen erheblichen Teil seiner Damenmode in Rumänien her. Von dort wird die Ware nach Deutschland gekarrt, in großen Zwischenlagern verteilt und schließlich in den Läden und Kaufhäusern der Republik einsortiert. Größter Einzelkunde der Firma Gerry Weber ist die Kaufhof AG. Das Warenhausunternehmen Kaufhof gehört genauso wie die Kette der Extra-Supermärkte mit ihrem Future Store in Rheinberg zum Metro-Konzern. Nicht zuletzt aus Gründen der Kostenersparnis sollen auch die Kaufhof-Warenhäuser und ihre Lieferanten die neuen Möglichkeiten von RFID nutzen. Sie haben aber bei RFID-Technik die Möglichkeit, einmal diese Teile zu erfassen, ohne dass Sie sie sehen können. Und Sie können Bulkerfassung machen, das heißt, wenn Sie 50 Teile auf einmal haben, können Sie diese 50 Teile auf einmal einlesen, im Gegensatz zum Barcode, wo Sie diese Teile einzeln einscannen müssen. Und Sie haben die Möglichkeit, das ist ja beschreib- und lesbar, dass Sie Daten auf diesen Datenträger verbringen können. Sie können zum Beispiel Preisauszeichnungen machen, Sie können Preisänderungen machen. Sie können alles Mögliche damit machen und die Möglichkeit ist halt eben in die RFID-Technik gegeben und den Barcode halt eben, der ist eigentlich auch nur eine einfache, ich sage immer, doofe Nummer, mehr ist es nicht. Immerhin monierte der Datenschutzbeauftragte des Bundes, dass durch winzige, fadengroße RFID-Chips eingearbeitet in Blusen, Jacken und dergleichen Kunden auszumachen seien, die teure Markenkleidung bevorzugen. Die Spezialisten bei Modehersteller Gary Weber leugnen diese Gefahr nicht. Sie behaupten jedoch, dass sie nichts zu verheimlichen hätten und ihre RFID-Tags deshalb in einen gut sichtbaren Anhänger eingebaut seien. Der wurde an der Kasse abgenommen, was mit dem Löschen der Daten verbunden sei. Wichtige Informationen aus der Sicht des Lieferanten Gary Weber werden allerdings vorher dokumentiert, das heißt auf zentralen Datenträgern abgespeichert. Ganz besonderes Interesse an der Technik haben übrigens auch große Bibliotheken. Immer wieder kommt es dort nämlich vor, dass ein Benutzer ein Buch aus dem Regal nimmt und aus Versehen an einen falschen Ort zurückstellt. Das Buch ist verschwunden und bleibt es, bis es jemand durch Zufall findet. Hätte jedes Buch ein RFID-Etikett eingeklebt, könnte man es schnell wiederfinden. Eine einleuchtende Problemlösung. Viele Fragen rund um die RFID-Technik sind aber noch ungeklärt. Was ist mit der Strahlung, die durch die vielen Funkchips entsteht? 1 Billion vernetzte Gegenstände, so schätzen Fachleute der Industrie, könnten schon im Jahr 2013 um uns herum funken. Die Auswirkungen auf den Menschen sind noch völlig unbekannt. Was geschieht mit dem Elektronikschrott, der durch die RFID-Chips anfällt? Fragen, auf die noch niemand eine Antwort kennt. Und so beschäftigen sich die Forscher zurzeit vor allem mit dem technisch Machbaren. So auch ein Team eines Sonderforschungsbereichs an der Uni Bremen. Holger Bruns hat sich dort informiert, wie sich der Beruf des Paketzustellers durch die neue Technik verändern wird. Ihre Pakete werden nämlich intelligent und haben künftig ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. An dieser neuen Logistik arbeitet an Bremens Rühriger Universität ein Sonderforschungsbereich. Professor Attain Herzog ist dessen Sprecher. Es geht in diesem Sonderforschungsbereich um selbststeuernde logistische Prozesse. Und wir rechnen einfach damit, dass wir in Zukunft Technologien haben, mit denen wir die Intelligenz, die zur Verteilung von Gütern zum Beispiel nötig ist, viel mehr zu den einzelnen Gütern sozusagen runtertreiben können, als das bisher der Fall ist. In der Simulation funktioniert das alles recht gut. In den Räumen des Bremer Instituts für Betriebstechnik und angewandte Arbeitswissenschaft, kurz BIBA, gibt es einen sogenannten Demonstrator. Der Demonstrator besteht aus WLAN-Basisstationen sowie Personen, die mit drahtlos vernetzten Kleinstcomputern ausgerüstet sind und sich frei bewegen. Diese Personen betätigen sich als Paket- oder Transporter und zeigen damit die prinzipielle Machbarkeit eines disponentenlosen Verteilsystems mit eigener Entscheidungsfähigkeit. Also die Vision ist, dass wir die logistischen Objekte, in Anführungsstrichen muss man sagen, so intelligent machen wie heute beispielsweise Personen, die auf eine Reise gehen. Wenn man sie auf eine Dienstreise gehen, dann planen sie ihre Reise am Anfang und dann passieren auf dem Weg, den sie da durchlaufen, verschiedene Dinge. Das heißt, sie nehmen Informationen aus ihrem Umfeld auf, zum Beispiel, dass es einen Stau gibt oder dass es bessere Mitreisemöglichkeiten, Mitfahrgelegenheiten gibt. Und diese Informationen, die sie während der Reise aufnehmen, verarbeiten sie dann und entscheiden sich eventuell für bestimmte Streckenabschnitte um. Das heißt, sie steigen zum Beispiel von der Bahn um auf die S-Bahn oder nehmen alternativ ein Taxi, je nach ihren Präferenzen. Und das soll in Zukunft auch passieren für logistische Objekte, sprich zum Beispiel für Pakete, für Container. Professor Bernd Scholz-Reiter vom BIBA. Er geht davon aus, dass die kleinen Transponder, die heute den Barcode ersetzen, in naher Zukunft immer leistungsfähiger werden. Seine Forschungen zielen also nicht auf bereits jetzt erhältliche Produkte ab, sondern auf mikroelektronische Systeme, die eventuell erst in 10 Jahren kostengünstig technisch möglich sind. Die technische Basis dafür sind zum einen die Informations- und Kommunikationstechnologie, die sich ja in Richtung drahtlos mobile entwickelt, das heißt mobile Kommunikationsmöglichkeiten spielen eine Rolle. Zum zweiten die Ortungstechnologie, Global Positioning System zum Beispiel, oder auch in Zukunft Galileo wird da eine Rolle spielen. Und wesentliche Voraussetzungen sind die sogenannten intelligenten Identifikationstechniken, also Smart Labels, Transponder, die jetzt gerade dabei sind, in die Praxis einzufließen, aber wahrscheinlich in Zukunft die Intelligenz oder die Rechenverarbeitungskapazitäten eines heutigen PCs haben werden. Auf den Smart Labels der Zukunft sollen also komplexe Softwaresysteme laufen, die sich aus dem Arsenal der künstlichen Intelligenz bedienen. Das ist die Vision der Bremer Forscher. Der Informatikprofessor Ottein Herzog hält diese Vision für realistisch. Wenn man solche Funktionen verteilt, heißt das natürlich, dass man in Richtung Agentensysteme zum Beispiel gehen muss. Ein Multi-Agentensystem besteht aus vielen, mindestens aber 2 Agenten. Das sind im einfachsten Fall einfach Programme, die so programmiert sind, dass sie von sich aus all das Wissen haben, um Entscheidungen zu treffen. Es ist also sozusagen beim Programmieren nicht alles vorprogrammiert, wie das genau sein soll, sondern es kann während der Laufzeit des Agenten, während er sozusagen arbeitet, kann zusätzliches Wissen dazukommen und der Agent wird dann auch dieses Wissen benutzen, um Entscheidungen zu fällen. In etwa 5 bis 10 Jahren, so schätzen die Chiphersteller, werden RFID-Etiketten zum Alltag gehören. Sie werden so wenig kosten, dass sie sich überall einsetzen lassen. Auch in ganz billigen Produkten, die schließlich auf dem Müll landen. Ein Thema also, das uns sicher noch lange beschäftigen wird. Welt am Draht. Das war's für heute. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, weil Sie vielleicht zu spät eingeschaltet haben oder bestimmte Teile noch einmal genauer nachhören möchten, dann können Sie das tun, und zwar im Internet. www.swr2.de/wissen, so lautet unsere Adresse im Web. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie dann einfach auf die Welt am Draht Homepage und Sie werden dort auch alle Links zu dieser Sendung, das Manuskript und natürlich viel an Informationen zu den Themen von heute finden. So hat zum Beispiel das Schweizerische Zentrum für Technologiefolgenabschätzung eine interessante Studie veröffentlicht, die sich unter anderem auch mit RFID-Chips und den Folgen beschäftigt. Den Link zum Bericht über die Studie finden Sie ebenfalls auf unserer Website. Also, ich bin Michael Stein, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns.